Kapitel 2. Die Sonnenbrille ist ein Geburtstagsgeschenk von Papa. Mischa weiß, dass sie sehr teuer ist. Sie ist groß und rosarot. Genau das Richtige für Mischas Augen. Vorsichtig nimmt Mischa die Sonnenbrille und setzt sie auf ihre Nase. Das sieht toll aus, denkt Mischa. Ja, so kann ich Daniel treffen. Mit Sonnenbrille bin ich viel sicherer. Mischa? Ruft plötzlich jemand aus dem Flur. Es ist Mischas Mutter. Sie klopft an die Tür. Mach bitte auf. Moment, warte kurz. Schnell legt Mischa die Sonnenbrille zurück und zieht ihr T-Shirt an. Dann öffnet sie die Tür. Ich gehe einkaufen. Kommst du mit? Ich kann nicht. Ich fahre mit Paula an den See. Aber um 6 bist du bitte wieder hier. Du weißt ja, wir haben Gäste und wollen zusammen im Garten essen. Schon um 6? Beschwert sich Mischa. Die anderen dürfen viel länger bleiben. Ja, ja, so ist das, sagt Mama und lacht. Den anderen geht es immer besser, du armes Kind. Gut, ich komme um 6 und du leihst mir deine Sonnenbrille, sagt Mischa. Meine Sonnenbrille? Und wenn du sie verlierst? Nein, das möchte ich nicht. Ich verliere sie ganz sicher nicht. Bitte, Mama. Nein, sie ist zu teuer, sagt Mama. Außerdem brauche ich sie jetzt selbst. Im Supermarkt? Fragt Mischa. Aber ihre Mutter bleibt hart. Ich will nicht diskutieren, Mischa. Ich gehe jetzt einkaufen. Also, bis 6. Und komm bitte pünktlich. Mischas Mutter geht aus dem Badezimmer. So was Dummes, ärgert sich Mischa und macht die Badezimmertür wieder zu. Jetzt kann ich Daniel vergessen. Jetzt sieht er meine hässlichen Kuhaugen.